Im Bann der Geschichte. Freitagnachmittag, 4. Mai 1934. Kurpark von Bad Dürrenberg. Es musste schnell gehen. Beim Ausheben eines Grabens für die Wasserleitung zum Springbrunnen war der Arbeiter Engel auf Menschenknochen gestoßen. Sofort hatte er den Lehrer Lippold gerufen, der sich ums Heimatmuseum kümmerte. Gemeinsam mit seinen Kollegen Nete und Möllbitz begutachtete Lippold das angeschnittene Grab, registrierte die auffällig rote Erde und meldete den Fund der Landesanstalt für Vorgeschichte im 20 Kilometer entfernten Halle. Als der Konservator Wilhelm Henning eintraf, hatten die Lehrer bereits erste Funde aus dem Boden geholt: das Gehörn eines Rehbocks, die prächtigen Hauerplatten von wilden Ebern, Steinklingen, Muschelschalen, alle von der rötelhaltigen Erde eingefärbt. Die Lage des Schädels zeigte, die verstorbene Person war sitzend in der Grabgrube platziert worden, ihr Blick könnte gen Süden gerichtet gewesen sein. Auffällig viele durchlochte Tierzähne lagen im Kopfbereich. Ein geschliffenes Steinbeil fand sich unter ihrem rechten Arm. Die Zeit drängte, am Samstag sollte der Platz eröffnet werden, bis dahin hatte alles wieder eingeebnet zu sein. So hatte eine Skizze zu genügen. Fotos wurden keine gemacht. Man muss das verstehen. Dürrenberg boomte. Funde gab es fast im Monatstakt. Seit Jahrhunderten wurde hier Salz in Salinen gewonnen. 1763 war eine mächtige Sohlequelle in 223 Metern Tiefe angebohrt worden, deren Wasser über 12 Meter hohe Gradierwerke aus Schwarzdornreisig verrieselt wurde. Die Luft war salzgeschwängert wie am Meer. Bald kamen Menschen zuhauf nach Dürrenberg zur Kur. Auf der hoch über der Saale gelegenen Flussterrasse legte man gleich neben den Gradierwerken den Kurpark an. Dürrenberg warb fortan mit hervorragenden Heilerfolgen bei Katarrhen der Atmungsorgane, wie auch bei Skrofulose, Rachitis, Gicht, chronischen Gelenk- und Muskelrheumatismus, Blutarmut, Nervosität und chronischen Frauenleiden. 1935 gab es offiziell das Prädikat Bad. Im Gebrauch war es bereits zuvor.